Heute hören Sie den Krimi »Die Erde hat ihn wieder« von Michael Koser. Also eine Bombe, Professor Kleinstein. So ist es. Und wie begründen Sie diese Feststellung? Einspruch, Euer Ehren. Die Antwort wäre eine reine Schlussfolgerung des Zeugen und insofern unzulässig. Einspruch stattgegeben. Aber Euer Ehren, der Zeuge ist als wissenschaftlicher Sachverständiger durchaus qualifiziert. Einspruch stattgegeben, Mr. Hamburger. Stellen wir die Frage anders. Professor Kleinstein, was haben Sie entdeckt, als Sie im Auftrag der Polizei den Tatort untersuchten? Nun, Spuren von Natriumnitrat, von Collodium, von Nitroglycol. Und Nitroglycol, Natriumnitrat und Collodiumwolle sind die Hauptbestandteile von Ammongelit. Ist das so richtig? Ja, das ist richtig. Würden Sie uns mitteilen, worum es sich bei Ammongelit handelt? Selbstverständlich, Mr. Hamburger. Ammongelit ist ein hochbrisanter Sprengstoff, der zur Dynamitgruppe gehört. Aha. Wo befand sich dieser Sprengstoff? Ich meine, vor der Detonation. In einem Koffer. Durch die Position der zahlreichen Lederstückchen am Tatort lässt sich das einwandfrei feststellen. Ein Koffer? Was für ein Koffer, Professor Kleinstein? Ein schwarzer Aktenkoffer von mittlerer Größe. So. Haben Sie bei Ihrer Untersuchung auch Spuren einer Zeitzünderanlage entdeckt? Nein. Könnte der Sprengstoff im Koffer rein zufällig explodiert sein durch einen Unfall? Ausgeschlossen. Ammongelit ist durch seine niedrige Temperatur in hohem Maße stoßunempfindlich. Wie glauben Sie, Professor Kleinstein, ist die Bombe gezündet worden? Einspruch! Diese Frage ist unzulässig, irrelevant und nicht von Belang. Mr. Hamburger. Mit Verlaub, Euer Ehren, die Staatsanwaltschaft wird nachweisen, dass die Methode der Zündung ein schwerwiegendes Indiz für die Schuld des Angeklagten darstellt. Einspruch abgelehnt. Beantworten Sie die Frage, Professor Kleinstein. Meines Erachtens kann die Explosion einzig und allein durch eine Zündschnur ausgelöst worden sein. Wie lange brennt eine Zündschnur, Professor Kleinstein? Nun, das hängt von der Länge ab. Danke, Professor. Keine weiteren Fragen. Ihr Zeuge, Mr. Carpenter. Professor Kleinstein. Professor Kleinstein, aus welchen Teilen besteht ein Zeitzündermechanismus? In der Hauptsache aus einer Uhr und aus einer elektrischen Batterie. Trifft es zu, dass bei der Untersuchung Teile einer elektrischen Batterie entdeckt wurden? Das kann man so nicht sagen. Beantworten Sie meine Frage, Professor Kleinstein. Ja, ich bin auf Spuren gestoßen, die auf die Existenz einer Batterie hindeuten könnten. In diesem Fall, Professor. Aber absolut keinen Rest von einer Uhr, auch nicht den kleinsten. Danach habe ich Sie nicht gefragt. Fassen wir zusammen. Sie haben Sprengstoff gefunden, Reste eines Koffers, einer Batterie. Einspruch! Professor Kleinstein hat ganz deutlich erklärt, dass... Herr Kollege, sagen wir Reste, die wahrscheinlich von... Einspruch! ...die möglicherweise von einer Batterie stammen. Einverstanden? Bitte. Was haben Sie sonst noch entdeckt, Professor Kleinstein? Tja, was sonst noch? Die Leiche natürlich. Versteht sich. Und minimale Spuren von Glas, Keramik und diversen Metallen. Kupfer, Nickel... Worauf führen Sie diese Spuren zurück? Keine Ahnung, Mr. Carpenter. Vielleicht irgendwelche Gegenstände, die sich zufällig im Raum befinden. Danke. Sie sind entlassen, Professor Kleinstein. Mr. Hamburger, lassen Sie Ihren nächsten Zeugen aufrufen. Lieutenant Guard von der Kriminalpolizei. Lieutenant Guard. Lieutenant Guard erwies sich als die kalifornische Variante meines alten Freundes, Detective Sergeant Caruso in New York. Etwas gebräunter. Etwas besser angezogen, aber unübersehbar die gleichen charmanten Plattfüße. Naja, entschuldigen Sie diese persönliche Anmerkung, meine Damen und Herren. Sie wollen sicher zunächst wissen, worum es überhaupt ging. Vielleicht erinnern Sie sich noch, der Fall machte seinerzeit genug Schlagzeilen. Durch eine mysteriöse Explosion in seinem Haus in San Francisco kam am 14. März 1906 Cosmo Cäsar Kesselmann ums Leben, der bekannte Großindustrielle und Multimillionär. Und jetzt, knapp zwei Wochen später, stand sein Sekretär vor Gericht, angeklagt des Mordes an seinem Arbeitgeber. Und die Sache sah nicht sehr gut für ihn aus. Morgens um 9.30 Uhr wurde ich vom Geschehen in Kenntnis gesetzt, telefonisch. Durch wen? Durch den Sekretär, Mr. Baxter. Den Angeklagten? Jawohl, Sir. Fahren Sie fort, Lieutenant. Ich begab mich mit meinen Leuten sogleich zum Hause von Mr. Kesselmann. Mr. Baxter erwartete uns am Tor und führte uns zum Tatort. Die Bombe war in der Stahlkammer des Hauses detoniert. Mr. Kesselmann hatte sie einbauen lassen. Die Stahlkammer, nicht die Bombe. Aha. Um besonders wertvolle Besitztümer sicher aufzubewahren. Es war ein kleiner Raum ohne Fenster, circa 5x5 Meter. Beschreiben Sie uns, was Sie am Tatort vorfanden, Lieutenant. An der rechten Wand stand ein Regal. Auf demselben befanden sich diverse Papiere, Aktien und zahlreiche Wertgegenstände wie goldene Tafelaufsätze und Ölgemälde. Links auf dem Boden lag eine tote Person, später identifiziert als der Besitzer des Hauses, Mr. Kesselmann. Durch die Explosion war er stark entstellt. Darüber brauchen Sie sich nicht weiter auszulassen, Lieutenant. Der Polizeiarzt Dr. Watson hat uns die Verletzungen bereits in allen Einzelheiten geschildert. Was taten Sie, nachdem Sie den Tatort in Augenschein genommen hatten? Ich gab sogleich Anweisung, Professor Kleinstein hinzuzuziehen, der schon des Öfteren für unsere Abteilung als wissenschaftlicher Sachverständiger tätig geworden ist, in höchst zufriedenstellender Weise, wie ich hinzufügen möchte. Während Professor Kleinstein und Dr. Watson die über die gesamte Stahlkammer verstreuten Überreste untersuchten, nahm ich Mr. Baxter ins Verhör. Er gab an... Einspruch! Der Angeklagte wird sich als Zeuge in eigener Sache dazu äußern. Stattgegeben. Mit dem Vorbehalt, dass Lieutenant Gard später noch einmal zur Sache befragt werden kann. Fahren Sie fort. Ich stellte fest, dass sich außer dem Angeklagten keine Menschenseele im Hause aufhielt. Miss Clarissa Kesselmann, die Tochter des Ermordeten, befand sich auf dem Landsitz ihres Vaters und die Dienerschaft hatte ihren freien Tag. Anwesend war lediglich der Torwächter in seiner Loge neben der Einfahrt. Wenn hier ständig von Kesselmanns Haus die Rede ist, dann dürfen Sie sich das nicht als landläufiges Eigenheim, vier Zimmer, Küche, Bad vorstellen. Es lag umgeben von einer Mauer und einem kleinen Park auf Nab Hill, wo alle Superreichen von San Francisco wohnen. Aber die Chateaus und Chalets der anderen, der Stanford, Huntington und wie sie alle hießen, waren nur bessere Baracken gegen Kesselmanns Domizil. Eine kühne architektonische Kreuzung aus Petersdom, Buckingham Palast und Taj Mahal. Nur nicht ganz so schön. Der Torwächter sagte aus, kurz vor 9 Uhr sei der Angeklagte, Mr. Baxter, vorgefahren in einem Mr. Kesselmann gehörenden Automobil, einem Silbergrand de Dion Bouton, und sei ins Haus geeilt. Trug der Angeklagte etwas bei sich, Lieutenant? Jawohl, Sir, einen Koffer. Sieh an. Einen Koffer. Was für einen Koffer, Lieutenant? Einen schwarzen Aktenkoffer, Sir. Von welcher Größe? Etwa mittelgroß, Sir. Ein mittelgroßer schwarzer Aktenkoffer. Und was geschah dann, Lieutenant? Ungefähr eine halbe Stunde, nachdem der Angeklagte mit dem Koffer das Haus betreten hatte, erfolgte in der Stahlkammer die Explosion, durch die Mr. Kesselmann getötet wurde. Aha. Das ist alles, Lieutenant. Ihr Zeuge, Mr. Carpenter. Was, Lieutenant? Befand sich wohl Ihrer Meinung nach in dem Koffer, den Mr. Baxter ins Haus trug? Na, die Bombe natürlich. Das muss einem doch schon der gesunde Menschenverstand sagen. Und Sie besitzen gesunden Menschenverstand, Lieutenant? Einspruch! Unzulässig, irrelevant und ungehörig. Einspruch stattgegeben. Streichen Sie die Frage aus dem Protokoll. Ich ersuche die Verteidigung, Bemerkungen dieser Art in Zukunft zu unterlassen. Ich werde mich danach richten, Euer Ehren. Haben Sie mit eigenen Augen in den Koffer gesehen, Lieutenant? Natürlich nicht. Wie sollte ich denn? Dann können Sie also nicht mit Sicherheit angeben, ob sich im Koffer eine Bombe befand oder nicht. Ja, nicht ganz, nicht mit absoluter Sicherheit, aber... Keine weiteren Fragen. Spexers Verteidiger war der berühmte Anwalt Perry Carpenter. Aber auch der konnte nicht mehr viel retten. Dazu lag der Fall viel zu klar. Die Wetten auf der Pressebank standen 90-10 gegen Baxter. Auf der Pressebank saß ich übrigens selbst. Hutchinson Hedge, Reporter, falls Sie mich noch nicht kennen. Da saß ich also und schrieb eifrig mit. Für meine Zeitung, den Daily New Yorker. Der Prozess fand zwar in San Francisco statt, aber der Mord an dem schwerreichen Cosmo Cesar Kesselmann war natürlich auch an der Ostküste eine Sensation. Die Staatsanwaltschaft hatte inzwischen ihre Zeugenvernehmung abgeschlossen. Nun war Carpenter dran und er rief jetzt den Angeklagten selbst auf. Mr. Robert Baxter war ein sympathischer junger Mann mit dunkler Hornbrille. Dass er bleich wirkte und sich nicht gerade wohl zu fühlen schien, das war in Anbetracht der Umstände wohl mehr als verständlich. Mr. Kesselmann hatte mir den Auftrag gegeben. Ich sollte mir seinen Drittwagen nehmen und am frühen Morgen zur Barbary Coast fahren. Das war mir natürlich unangenehm. Unangenehm? Warum, Mr. Baxter? Nun ja, die Barbary Coast ist ein Viertel, in dem sich ein Gentleman eigentlich nicht sehen lassen kann. Zumindest nicht bei Tageslicht. Und was, Mr. Baxter, sollten Sie in dieser üblen Gegend für Mr. Kesselmann ausführen? Ich sollte zur Sansom Street fahren und vor einer Bar halten. Sacramento heißt sie. Da sollte ich aussteigen und warten. Und das taten Sie? Ja, Mr. Carpenter. Gegen 8:30 kam ein Mann aus einer dunklen Seitenstraße direkt auf mich zu. Ein finsterer Typ, hochgeschlagener Kragen, Mütze ins Gesicht gezogen. Würden Sie ihn wiedererkennen, Mr. Baxter? Ich weiß nicht. Möglicherweise. Und weiter? Wie Mr. Kesselmann gesagt hatte, übergab dieser Mann mir einen Koffer. Was für einen Koffer? Einen schwarzen Aktenkoffer, mittelgroß. Fahren Sie fort, Mr. Baxter. Ich nahm den Koffer, gab dem Mann einen Umschlag. Was enthielt dieser Umschlag? $1,000 in 100-Dollar-Noten. Dann fuhr ich zurück zu Mr. Kesselmanns Haus, um ihm den Koffer zu bringen. Alles das hat Mr. Kesselmann Ihnen aufgetragen? Ja, Mr. Carpenter. Wussten Sie, was sich im Koffer befand? Nein, Mr. Carpenter. So. Im Hause haben Sie dann den Koffer Mr. Kesselmann übergeben? Ja. Er wartete in seinem Arbeitszimmer. Das Arbeitszimmer liegt direkt neben der Stahlkammer? Ja, Mr. Carpenter. Was tat Mr. Kesselmann? Er nahm mir den Koffer ab und schickte mich aus dem Zimmer. Während Sie gingen, Mr. Baxter, ist Ihnen da etwas Besonderes aufgefallen? Ich weiß nicht recht. Mr. Kesselmann ging zum Telefon an der Wand und nahm den Hörer ab. Dabei lachte er. Nicht laut, aber irgendwie merkwürdig. Wen hat Mr. Kesselmann angerufen? Das konnte ich nicht mehr hören. Sie sind also gegangen. Wohin? Auf mein Zimmer. Ich hatte ein paar Briefe zu schreiben. Als ich die Explosion hörte, lief ich nach draußen dem Schall nach. Und in der Stahlkammer fand ich Mr. Kesselmann, was von ihm übrig war. Stand die Tür zwischen Arbeitszimmer und Stahlkammer offen? Nein. Sie war eingeklinkt, aber nicht abgeschlossen. Ich brauchte ein paar Sekunden, um mich zu beruhigen. Dann habe ich die Polizei angerufen. Das ist alles, was Sie uns über den Fall mitteilen können, Mr. Baxter? Ja, Mr. Carpenter, das ist alles. Von einer Bombe weiß ich nichts. Ich bin unschuldig. Weshalb hätte ich Mr. Kesselmann umbringen? Danke, Mr. Baxter. Kreuzverhör, Mr. Hamburg. Worauf Sie sich verlassen können, Herr Kollege. Mr. Baxter, weshalb hätte ich Kesselmann umbringen sollen? Haben Sie gerade gesagt. Zum Abschluss des unwahrscheinlichen Märchens... Einspruch, euer Ehren! Stattgegeben. Ändern Sie Ihre Formulierung, Mr. Hamburger. Zum Abschluss der seltsamen Geschichte, die Sie uns erzählt haben, Mr. Baxter. Ja? Weshalb hätten Sie Kesselmann töten sollen? Eine interessante Frage, Mr. Baxter. Wir wollen hier gemeinsam ein wenig nachgehen. Und da kommen wir, wie es der Zufall will, auf Miss Clarissa Kesselmann. Einstein! Lassen Sie Clarissa aus dem Spiel! Unzulässig, ungehörig und unwichtig. Im Gegenteil, Mr. Carpenter. Zulässig, gehörig und sehr wichtig. Es geht um das Tatmotiv, euer Herr. Einspruch abgelehnt. Stellen Sie Ihre Frage, Mr. Hamburger. Sie werden sich wundern, dass Sie bisher noch nichts von Professor Van Dusen gehört haben. Das hat einen ganz einfachen Grund. Er war nicht im Gerichtssaal. Obwohl er sich ja sonst, wie Sie wissen, für außergewöhnliche Kriminalfälle sehr interessiert. Aber seit wir nach höchst merkwürdigen Abenteuern im Pazifik Mitte Januar in San Francisco gelandet waren, hatte er sich nur mit seiner Wissenschaft abgegeben. Er hat ein Haus gemietet in Van Ness Street am Fuß von Uphill, hatte sich ein Laboratorium eingerichtet und forschte wie ein Wilder. Die Kriminologie war abgemeldet. So sah es jedenfalls aus. Aber warten Sie nur ab. Professor Dr. Dr. Dr. Augustus Van Dusen, die Denkmaschine, wird sich sehr bald in den Mordfall Kesselmann einschalten. Und er wird darin eine Rolle spielen, wie er sie in keinem anderen seiner zahlreichen Fälle je zu spielen hatte. Mr. Baxter, in welchem Verhältnis stehen Sie zu Miss Clarissa Kesselmann? Antworten Sie, Mr. Baxter. Tja, ich weiß nicht. Trifft es nicht zu, dass Sie in Miss Kesselmann verliebt sind? Sie müssen die Frage beantworten, Mr. Baxter. Ja. Ja, ich liebe Clarissa und Clarissa liebt mich. Sehr schön, Mr. Baxter. Warum nicht gleich so? Und trifft es nicht auch zu, dass Mr. Kesselmann dieser Romanze sehr ablehnend gegenüberstand? Er war nicht einverstanden, falls Sie das meinen. Genau das meine ich, Mr. Baxter. Hat er Sie deswegen mehrmals zur Rede gestellt? Getobt hat er. Gebrüllt und gezetert. Rauswerfen wollte er mich, dieser widerliche... Danke, Mr. Baxter. Weitere Fragen sind wohl unnötig. Armer Baxter. Da steckte er schon bis zum Hals im Dreck. Ich meine die Sache mit dem Koffer, der Zündschnur und dass außer ihm kein möglicher Täter im Haus war. Und jetzt servierte er dem Staatsanwalt auch noch ein wunderschönes Motiv auf silbernem Tablett. Die Wetten standen inzwischen 99-1. Ich fragte mich nur, ob Perry Carpenter, wie schon des Öfteren, nicht doch zum Schluss noch ein Überraschungskarnickel aus dem Zylinder zaubern und der ganzen Sache eine ungeahnte Wendung geben würde. Und Sie werden es nicht glauben. Genau das tat er. Euer Ehren, ich bitte um die Erlaubnis, einen neuen, bisher nicht benannten Zeugen aufrufen zu dürfen. Genauer gesagt, einen neuen wissenschaftlichen Sachverständigen. Einspruch. Wozu brauchen wir noch einen Sachverständigen? Wir haben doch schon einen, den großen Professor Kleinstein. Professor Kleinstein ist ein Schwachkopf. Professor Van Dusen. Ich war so verblüfft, dass ich fast von der Pressebank fiel. Er sah übrigens nicht gut aus. Sehr angespannt, noch blasser als gewöhnlich. Aber was Kopf- und Mundwerk anging, war er offenbar ganz der Alte. Bei seiner sogenannten Untersuchung hat Professor Kleinstein praktisch alles, was in dem Fall von Bedeutung ist, falsch verstanden bzw. schlicht übersehen. Ich halte es daher für dringend erforderlich, ihn noch einmal zur Sache zu befragen und schlage vor, dass ich das selbst übernehme, der Einfachheit halber. Einverstanden, euer Ehren? Ja, das ist... Ja, wissen Sie, das ist natürlich nicht ganz regulär, aber Sie sind Professor Van Dusen... Und wenn es der Wahrheitsfindung dient... Einspruch, euer Ehren! Abgelehnt. Alles klar? Im Gerichtsdiener rufen Sie Professor Kleinstein auf. Professor Kleinstein. Professor Kleinstein. Euer Ehren? Wenn Sie bitte noch einmal im Zeugenstand Platz nehmen würden, Professor Kleinstein. Die Verteidigung wünscht Ihnen, einige Zusatzfragen zu stellen. Bitte. Durch den Mund von Professor Van Dusen. Oh, Professor Van Dusen? Lange nicht gesehen, Herr Kollege. Wie geht's denn so immer? So, so, Herr Kollege. Und Ihnen? Bestens, Herr Kollege. Danke der Nachfrage. Tja, was kann ich für Sie tun? Schießen Sie los. Sie haben die Tatspuren in Kesselmanns Stahlkammer einer Analyse unterzogen. Ich kenne die Ergebnisse und ich stimme Ihnen nicht zu. Das betrübt mich, Herr Kollege, aber machen Sie sich keine Sorgen, ich werde es überleben. Ohne Zweifel, Herr Kollege. Sie nehmen an, die Bombe sei durch eine Zündschnur zur Detonation gebracht worden, da Sie, abgesehen von den Resten einer elektrischen Batterie, keinerlei Hinweis auf eine Zeitzündereinrichtung zu entdecken vermochten. So ist es, Herr Kollege, und dabei bleibe ich. Mit Recht, Herr Kollege. Aber können Sie sich nicht eine andere, eine weitere Methode der Fernzündung einer Bombe vorstellen? Ohne vorher eingestellte Uhr? Das gibt's nicht, Herr Kollege. Meinen Sie, Herr Kollege? Sie haben unter anderem Spuren von Glas, Keramik, Kupfer und Nickel gefunden. Ganz recht, Herr Kollege. Ich frage Sie nun, Herr Kollege, in welchem technischen Gerät findet man all diese Stoffe? In welchem technischen Gerät? Lassen Sie mich nachdenken, Herr Kollege. Bitte sehr, Herr Kollege. Aber seien Sie so freundlich, sich dabei ein wenig zu beeilen. Einspruch! Was ist denn das für eine Zeugenbefragung? Halten Sie den Mund. Nun, Herr Kollege... Ich bin mir nicht ganz sicher. Dann will ich Ihnen das Gerät nennen, Herr Kollege. Es ist eine Vakuumröhre. Eine Vakuumröhre? Sie meinen eine von diesen neuartigen Kathodenröhren? Oder die noch neuere Triodenröhre. Triodenröhre? Nie davon gehört. Das können Sie auch nicht, Herr Kollege. Ich habe sie nämlich erst vor kurzer Zeit erfunden. Gratuliere, Herr Kollege. Vermute ich recht, dass Sie die dritte Elektrode in die Mitte versetzt haben, zwischen Kathode und Anode? Genau so ist es, Herr Kollege. Um die Ionisierung zu verstärken. Sehr gut, Herr Kollege. Eine geniale Idee, Herr Kollege. Danke, Herr Kollege. Um auf den Fall Kesselmann zurückzukommen und auf die Bombe... Herr Kollege, jetzt weiß ich, worauf Sie hinaus wollen. Das wird aber auch Zeit. In Verbindung mit der Bombe eine Röhre. Oder auch mehrere. Eine oder mehrere Röhren und das heißt, ein Empfänger für Marconi-Funkwellen. Vielleicht auch ein Sender. Von mir aus. Es war also möglich, den Mechanismus mittels eines ausgesandten Signals aus der Ferne zu aktivieren. Einspruch! Ich verstehe kein Wort! Wenn ich ehrlich sein soll, ich auch nicht. Würden Sie freundlicherweise uns und den Herrn von der Jury in möglichst einfachen Worten, wir sind ja alle Laien. Aber meine Herren! Die Sache ist doch sonnenklar. Im Koffer bei der Bombe befand sich ein Funkempfänger, der nach Empfang eines bestimmten Signals die Bombe zündete. Und bumm! Wie Sie sehen, ganz einfach. Aber genial! Und wir, Professor van Dusen, war fähig und in der Lage, eine so raffinierte Höllenmaschine zu konstruieren. Was meinen Sie, Herr Kollege? In Frage kommen einzig und allein zwei Personen. Zwei? Nur zwei sind ihrer Zeit so weit voraus. Und da ich es nicht war... Professor van Dusen? Was war denn jetzt los? Ich verstand überhaupt nichts mehr. Aber ich hatte plötzlich ein unheimliches Gefühl. Und ich kriegte es mit der Angst zu tun. Mit Professor van Dusen war irgendwas nicht geheuer. Ich frage Sie, Professor van Dusen, haben Sie die Bombe hergestellt, durch die Cosmo Cesar Kesselmann getötet wurde? Beziehungsweise den von Ihnen beschriebenen ultramodernen Zündmechanismus? Um Ihre Frage präzise zu beantworten, Herr Staatsanwalt, sehe ich mich veranlasst, ein wenig weiter auszuholen. Ich muss Sie allerdings ersuchen, meine Darlegung nicht durch Ihre beliebten Einsprüche zu unterbrechen. Bitte, bitte. Danke. Nun, ich setze voraus, dass Ihnen allen mein wissenschaftliches Hauptwerk bekannt ist. Ich meine selbstverständlich die atomare Strukturtheorie der Elemente. Die Basis der modernen Physik. Die Begründung eines neuen Weltbildes. Danke, Herr Kollege. Bitte. Wie Sie alle ebenfalls wissen, dank der unermüdlichen publizistischen Tätigkeit meines Freundes und Begleiters Mr. Hedge, sah ich mich gegen Ende des vergangenen Jahres gezwungen, einige Wochen in Abgeschiedenheit auf einer tropischen Insel zu verbringen. Gewissermaßen als ein Robinson Crusoe. Professor, Doktor, Doktor, Doktor, Robinson van Crusoe. In dieser Zeit unfreiwilliger Muße gelang es mir, das Gedankengebäude meiner atomaren Strukturtheorie in einem entscheidenden Bereich zu erweitern. Ausgehend von der von mir entwickelten Formel Energie gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit im Quadrat, das heißt von der theoretischen Möglichkeit, Masse in Energie umzuwandeln, schuf ich die Grundlagen für ein Verfahren, Energie zu gewinnen durch die Spaltung des Atoms. Sie haben das Geheimnis der Atomspaltung gelöst, Herr Kollege? In der Tat, Herr Kollege. Mir fehlen die Worte. Umso besser, Herr Kollege. In San Francisco angekommen, ging ich sogleich daran, die Theorie in die Praxis umzusetzen. Über Einzelheiten kann und will ich mich hier nicht äußern. Oder nur insoweit, dass bei meinem Verfahren Alpha-Partikel des Elements Radium eine gewichtige Rolle spielen, desgleichen angereichertes Uran. Bekanntlich ist Uran das schwerste Element. Es versteht sich von selbst, dass durch die Spaltung von Uranatomen eine geradezu gigantische Quantität Energie freigesetzt werden kann. Wie gesagt, ich arbeitete ohne Pause, ohne Störung, bis eines Tages im Februar Mr. Kesselmann bei mir vorsprach. Er ließ sich nicht abweisen, und so empfing ich ihn denn in meinem Laboratorium. Er kam gleich zur Sache. Ich habe von Ihrer großen Entdeckung gehört, Professor. So? Wie denn? Ach, wissen Sie, Cosmo Cesar Kesselmann hat seine Augen und Ohren überall, wo es was zu holen gibt. Und Cosmo Cesar Kesselmann macht Ihnen ein Angebot. Verkaufen Sie mir Ihre Entdeckung, Professor. Das Verfahren ist noch nicht ausgereift. Unsinn. Verlassen Sie sich auf den Spürsinn von Cosmo Cesar Kesselmann. Ich sehe da Möglichkeiten, Professor. Energie. Unbegrenzte Energie. Eine Waffe, Professor. Eine Superwaffe, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Eine Waffe? Was die technische Nutzanwendung betrifft, hatte ich, soweit ich mich überhaupt schon damit beschäftigt habe, eher an friedliche Dinge gedacht. Wärme, Nahrung. Sentimentales Geschwätz. Das habe ich nicht von Ihnen erwartet, Professor. Sie sind doch ein Genie, sagt man. Können Sie sich nicht vorstellen, was der Besitz einer Waffe bedeutet, die es möglich macht, ganze Städte, ganze Länder auszuradieren? Wir beide werden die Welt beherrschen, Professor. Sie mit Ihrem Geist, ich mit meinem Geld. Cosmo Cesar Kesselmann bietet Ihnen Macht, Professor. Unvorstellbare Macht. Allmacht. Danke, Mr. Kesselmann. Ich bin nicht interessiert. Nicht interessiert an Macht? Wie wär's denn mit Geld? Nennen Sie Ihren Preis. Cosmo Cesar Kesselmann zahlt Ihnen, was Sie wollen. Hunderttausende, Millionen. Zwecklos, Mr. Kesselmann. Ich habe mehr, als ich brauche. Sie sind verrückt, Professor. Ich habe zu tun, Mr. Kesselmann. Da ist die Tür. Ich gehe. Aber das sage ich Ihnen, Professor. Cosmo Cesar Kesselmann ist noch nicht fertig mit Ihnen. Sie hören von mir. Er ging. Und ich machte mir Gedanken. Ganz abgesehen von Kesselmanns Person, hatte ich das Recht, meine Entdeckung zurückzuhalten. Friedliche und militärische Nutzung waren nicht voneinander zu trennen. Musste ich nicht als Bürger der Vereinigten Staaten die neue Energiequelle mit allen ihren Möglichkeiten meinem Land überlassen? Durfte ich als Einzelner eine Entscheidung treffen, die die gesamte Menschheit anging? Im Guten wie im Bösen? Ich arbeitete weiter. Ich dachte nach. Und schließlich fasste ich einen Entschluss. Dazu verhalf mir ein Besucher, der sich in den ersten Märztagen bei mir melden ließ, der britische Schriftsteller Herbert George Wells, der gerade auf einer Amerika-Reise begriffen war. Ich nehme an, Sie kennen seine wissenschaftlichen Romanzen, wie er sie nennt, die Zeitmaschine, die Insel des Dr. Moreau, Krieg der Welten. Der Krieg der Welten, wenn der Schläfer erwacht, die ersten Menschen auf dem Mond. Und Sie haben alle gelesen, Professor? Oh ja, mit großem Vergnügen, Mr. Wells. Und mit Gewinn. Das freut mich. Hoffentlich gefällt Ihnen auch mein neuer Roman, den ich eben abgeschlossen habe, In den Tagen des Kometen. Ich stelle mir da vor, die Erde passiert einen Kometen und durch die Gase in seinem Schweif fängt die Menschheit an, sich in Denken und Handeln zum Positiven zu verändern. Eine schöne Idee, Mr. Wells. Nur schade, dass in der Realität von Ihrem Kometen weit und breit nichts zu sehen ist. Ich fürchte, auf Utopia werden wir noch etwas warten müssen. Tja, vielleicht warten wir vergebens, Mr. Wells. Und statt Utopia kommt der große Knall. Der Weltuntergang, meinen Sie? Daran habe ich in letzter Zeit oft denken müssen, Professor. Nehmen wir zum Beispiel an, es wäre möglich, das Atom zu spalten. Ja, Mr. Wells. Das wäre das Ende, Professor. Glauben Sie? Aber die friedliche Nutzung der neuen Energie... hätte auch ihre Probleme. Und dann, Professor, machen Sie sich nichts vor. So wie es heutzutage auf der Welt aussieht, würde man die Sache zuallererst militärisch auswerten. Sie können es doch mit Händen greifen. Wir stehen vor einem Krieg, einem Weltkrieg, vielleicht sogar vor mehreren. Und wenn es dann eine Waffe gibt auf der Basis der Atomspaltung, eine Atombombe sozusagen. Einmal angenommen, Sie, Mr. Wells, hätten das Geheimnis der Atomspaltung entdeckt. Hm. Würden Sie es veröffentlichen? Nein, Professor. Im Gegenteil. Ich würde eine Veröffentlichung verhindern. Mit allen Mitteln. Wir sind noch nicht reif dafür. Vielleicht in 100, in 200 Jahren. Übrigens eine interessante Idee. Man sollte ein Buch daraus machen. Und das, wenn ich mich mal wieder kurz einschalten darf, das hat Mr. Wells später ja auch getan. In dem Roman »Die Welt befreit«, erschienen ausgerechnet 1914, beschreibt er sehr ausführlich Einsatz und Wirkung von Atombomben in einem zukünftigen Krieg. Keine erfreuliche Lektüre, das kann ich Ihnen versichern. Ich hatte mich entschieden. Kesselmann gab nicht auf. Aber ich ließ ihn an der Tür abweisen und weigerte mich auch, am Telefon mit ihm zu sprechen. Bis auf ein einziges Mal am 14. März morgens, einige Minuten nach 9 Uhr. Hier spricht Professor van Dusen. Legen Sie nicht auf, Professor. Hören Sie zu. Cosmo Cesar Kesselmann ist im Besitz Ihrer Erfindung. Was? Alle Ihre Unterlagen und Aufzeichnungen sind in einem schwarzen Aktenkoffer, stimmt's? Woher wissen Sie das? Cosmo Cesar Kesselmann weiß sowas. Und Cosmo Cesar Kesselmann hat den Koffer heute Nacht aus dem Safe in Ihrem Labor, sagen wir, entfernen lassen. Cosmo Cesar Kesselmann hat so seine Methoden und seine Spezialisten. Das ist Diebstahl. Wenn Sie es so ausdrücken wollen, Professor. Einbruch! Auch das von mir aus. Ich werde die Polizei verständigen. Nur zu, mein lieber Professor. Cosmo Cesar Kesselmann ist der reichste Mann in San Francisco. Und der mächtigste. Cosmo Cesar Kesselmann hat die Polizei in der Tasche und die Justiz und Bürgermeister Schmitz und Gouverneur Parly auch. Cosmo Cesar Kesselmann kann sich fast alles erlauben. Heute gehört ihm San Francisco. Und morgen, mit Ihrer Bombe, die ganze Welt. Von wo rufen Sie an? Wieso? Aus meinem Haus. Haben Sie den Koffer bei sich? Aber ja, doch. Wo genau? Ein so kostbares Stück gehört natürlich in die Stahlkammer. Und da, Professor, wird Cosmo Cesar Kesselmann in wenigen Minuten den Koffer öffnen. Sind Sie allein? Ganz allein, Professor. Alle anderen habe ich weggeschickt. Cosmo Cesar Kesselmann liebt es, seine Triumphe in einsamer Glorie zu genießen. Nur Sie, Professor, dürfen Zeuge sein. Sie müssen es sogar. Ihr Wissen macht meinen Triumph erst vollständig. Cosmo Cäsar Kesselmann wird Ihre Unterlagen seinen zahmen Wissenschaftlern vorwerfen und die werden ihm dann die Bombe bauen. Die größte Bombe aller Zeiten. Öffnen Sie den Koffer nicht. Aber Professor... Ich beschwöre Sie, Mr. Kesselmann. Ich bitte Sie, öffnen Sie den Koffer nicht. Sie sind kindisch, Professor. Und lächerlich. Hören Sie, Cosmo Cäsar Kesselmann lacht Sie aus. Ich eilte ins Laboratorium. In der Tat, der Safe war erbrochen, der Koffer verschwunden. Ich wartete in einem Nebenraum vor einem Funkwellensender und Empfänger. Ich wartete und bereitete mich seelisch vor auf die Entscheidung, die in den nächsten Minuten von mir verlangt werden würde. Ich war mir der Gefahr bewusst gewesen, die von Kesselmann ausging. Ich hatte etwas geahnt. Und ich hatte Vorsichtsmaßregeln getroffen. Der Aktenkoffer enthielt nicht nur meine unschätzbaren Aufzeichnungen, sondern auch eine gewisse Menge Amongelit und eine Marconi-Sende- und Empfangsanlage in Miniaturausführung. Mit kurzer Reichweite. Kesselmanns Haus war ja nur wenige hundert Meter von dem meinen entfernt. Ich wartete. Da kam das automatische Signal, das mir anzeigte, der Koffer sei geöffnet worden. Ich zögerte einen Augenblick, vielleicht auch zwei. Dann drückte ich auf die Morse-Taste und schickte den Impuls durch den Äther, der, wie vorgesehen, die Sprengladung im Koffer zur Detonation bringen musste. Die Bombe ging hoch. Mit dem Koffer, mit den Unterlagen und bedauerlicher, aber unvermeidlicherweise mit Cosmo Cäsar Kesselmann. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das war ein Geständnis, Professor. So kann man es nennen, Herr Staatsanwalt. Sagen Sie, stimmt es übrigens, was Kesselmann über die Polizei, die Justiz und so weiter gesagt hat, dass jeder hier korrupt ist? Einspruch! Völlig irrelevant, unzulässig, unsachlich, ungehörig. Ruhe! Der hier zusammengetretene Gerichtshof des Staates Kalifornien entscheidet wie folgt. Der Angeklagte Rupert Baxter wird wegen erwiesener Unschuld auf der Stelle entlassen. Wegen des Mordes an Mr. Kesselmann wird sich in Kürze zu einem noch bekannt zu gebenden Termin Professor Van Dusen vor diesem Gericht zu verantworten haben. Lieutenant Guard, nehmen Sie den Professor fest. Professor Van Dusen, der große Wissenschaftler und Kriminologe, als Mörder verhaftet. Und ich, sein Chronist, sein Assistent, sein Freund, hatte von alledem nichts gewusst. Warum hatte er mir nichts gesagt? Die Sache war und ist einzig und allein mein Problem. Ich konnte und durfte keinen anderen mit hineinziehen. Nicht einmal mich, Professor. Sie schon gar nicht, mein lieber Hedge. Sie hätten vielleicht helfen wollen, wären in einen Gewissenskonflikt geraten. Hätten Sie Ihre Aufzeichnungen nicht einfach in den Ofen stecken können? Was? Meine, ich kann es nicht anders ausdrücken, meine geniale Forschungsarbeit freiwillig vernichten. Das können Sie von einem Wissenschaftler nicht verlangen. Ja, oder Wenn Sie Kesselmann von Ihrer Todesfalle informiert hätten... Daran habe ich natürlich gedacht. Mein lieber Hedge, aber Kesselmann war klug und gefährlich. Er hätte unter Umständen eine Möglichkeit gefunden, die Bombe zu entschärfen. Er hätte niemals locker gelassen. Ich durfte es nicht riskieren. Kesselmann war eine Gefahr für die Menschheit. Carpenter wird Sie verteidigen, das ist schon geregelt. Aber ich sehe trotzdem schwarz. Ihr eigenes Geständnis und was Sie da über Kesselmann und die Behörden gesagt haben, alle sind gegen Sie. Mein lieber Hedge, ich habe getan, was ich für richtig hielt. Und ich bin bereit, die Folgen zu tragen. Das war also im Gefängnis, wo ich den Professor kurz vor seinem Prozess besuchte. Die Verhandlung begann am Morgen des 9. April 1906 und endete schon am Nachmittag des gleichen Tages. Carpenter tat, was er konnte. Aber Van Dusen hatte ein Geständnis abgelegt und das Gericht war fest entschlossen, seine Handlungsweise so negativ wie möglich zu bewerten und keine mildernden Umstände anzuerkennen. So kam es denn, wie es kommen musste. Nach einer Beratung von nur 5 Minuten marschierte die Jury wieder in den Gerichtssaal ein. Meine Herren Geschworenen, sind Sie zu einem einstimmigen Spruch gekommen? Jawohl, Euer Ehren. Wie lautet er? Schuldig, Euer Ehren. Ruhe! Erheben Sie sich von Ihren Plätzen. Die Geschworenen haben den Angeklagten für schuldig erkannt. Auch das Gericht ist zu der festen Überzeugung gekommen, dass der Angeklagte des Mordes, und zwar des vorsätzlichen Mordes, schuldig ist. Das Gericht ist der Meinung, dass der Angeklagte den Mord sorgfältig und überlegt geplant hat und dass aber seine Ausführung kaltblütig und in höchstem Maße inhuman vorgegangen ist. Unter diesen Umständen hat das Gericht keine Wahl. Es verurteilt Sie, Professor Dr. Dr. Augustus Van Dusen. Doktor, wenn ich bitten darf. Aber das habe ich doch gesagt. Mit Verlaub, Euer Ehren, Sie haben lediglich gesagt Doktor, Doktor. Ich bin dreimal Doktor. Oh, ein Versehen. Entschuldigen Sie, Professor. Bitte, bitte. Also, das Gericht verurteilt Sie, Professor Dr. Dr. Dr. Augustus Van Dusen, zum Tode. Gemäß den Gesetzen des Staates Kalifornien wird man Sie an einem der nächsten Tage im Morgengrauen aus Ihrer Zelle führen und sodann an einen Ort geleiten, wo selbst Sie am Halse aufgehängt werden, bis dass Sie tot sind. Und Gott sei Ihrer Seele gnädig. Nehmen Sie das Urteil an? Nun, ich weise jetzt mal gewisse von Ihnen gebrauchte Begriffe wie etwa inhuman aufs Entschiedenste zurück, aber ansonsten... Was soll's, ich nehme an. Um Gottes Willen, Professor! Berufung? Nicht, dass es viel Sinn hätte. Der Professor schüttelte nur den Kopf und wurde abgeführt. Ich fand mich eine halbe Stunde später in einer Bar wieder, zusammen mit Verteidiger Carpenter, der womöglich noch geknickter war als ich selbst. Ach, noch nie, Mr. Hatch. Noch nie habe ich einen Fall verloren. Und jetzt das. Aber meine Schuld war das nicht. Noch einen doppelten Whisky. Für mich auch. Sofort, die Herren. Lassen Sie die Flasche gleich da. Dieser Dickkopf von Professor hat sich die Schlinge praktisch selbst um den Hals gelegt. Cheerio. Dito. Und was jetzt? Normal dasselbe. Ich werde natürlich gleich morgen ein Gnadengesuch aufsetzen. An den Gouverneur. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Das Gnadengesuch wurde abgelehnt. Der schwarze Tag war da. Die Hinrichtung war festgesetzt auf Mittwoch, den 18. April 1906, 5.30 Uhr, vor Sonnenaufgang. Schon um 5 saß ich bei Van Dusen in der Todeszelle. Das offizielle Begleitkommando, Richter, Anwälte und so weiter, wartete vor der Tür. Der Professor war kühl und gelassen, so wie ich ihn seit gut 8 Jahren kannte, wie damals, als er schon einmal in einer Todeszelle eingesperrt war wegen einer Wette und auf wahrhaft triumphale Weise entfliehen konnte. Glauben Sie nicht, mein lieber Hatch, dass ich fähig wäre, auch aus dieser Zelle zu entkommen, wenn ich es wollte? Ja, ich hätte sogar ganz offen zur Tür hinausspazieren können. Wirklich, Professor? Gouverneur Pardee ist nämlich höchstpersönlich vorbeigekommen, um mir sowohl Begnadigung wie auch weitestgehend den Straferlass anzubieten. Und Sie haben nicht angenommen? Der Preis war zu hoch, mein lieber Hedge. Ich sollte meine große Entdeckung dem Staat zur Verfügung stellen, als patriotische Pflichtübung gewissermaßen. Ich sollte all die hässlichen Dinge widerrufen, die ich den Behörden dieser schönen Stadt nachgesagt habe. Noch dazu mit tiefstem Bedauern. Und das wollten Sie nicht? Aber Hatch. Ach, Professor, dass Sie so enden müssen. Was meinen Sie? Ich ende so, wie ich gelebt habe. Als der größte Wissenschaftler und Amateurkriminologe, den die Welt je gesehen hat. Wer außer mir hätte die Prinzipien der Atomspaltung entdecken? Wer außer mir hätte eine Höllenmaschine mit Funkzündung konstruieren können? Und, mein lieber Hedge, wer außer mir hätte mich überführen können? Interessant. Bitte? Diese Geräusche. Sagen Sie, Hedge, ist Ihnen in den letzten Stunden irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen? Zum Beispiel? Unruhige Tiere zum Beispiel. Hunde, Pferde. Oder eine spürbare elektrische Spannung in der Atmosphäre. Nicht, dass ich wüsste. Mein Gott! Das Ende der Welt! Nicht doch! Nur ein Erdbeben! Die Wände stürzten ein, der Boden öffnete sich und Professor Van Dusen versank in die Erde. Und bevor sich der Spalt über ihm wieder schloss, sah ich, wie sich seine Lippen bewegten. Er sprach und ich schwöre es, trotz des entsetzlichen Getöses verstand ich jedes Wort. Vergessen Sie nie! 2 + 2 = 4. Immer und überall! Leben Sie wohl! Mein lieber Das Erdbeben von San Francisco am 18. April 1906, 5.12 Uhr, legte bekanntlich einen großen Teil der Stadt in Trümmer. Nach dem Erdstoß brach Feuer aus und wütete tagelang. Wie ich selbst dem Inferno entkommen bin, weiß ich nicht mehr. Mehr als 400 Menschen fielen der Katastrophe zum Opfer. Und unter ihnen war Professor Dr. Dr. Dr. Augustus Van Dusen, der von der Erde verschlungen wurde. Vielleicht war es das Beste so. Aber wie auch immer, er ist nicht mehr unter uns, der große Wissenschaftler, der große Detektiv, der Mann, den ich mit Stolz meinen Freund nennen durfte. Er ist nicht mehr unter uns, aber seine Taten werden fortleben, seine wissenschaftlichen Entdeckungen, seine Erfindungen und vor allem seine großen Kriminalfälle. Die Erde hat ihn wieder. Kriminalhörspiel von Michael Koser. Mit Friedrich W. Bauschulte in der Rolle der weltberühmten Denkmaschine und Klaus Herm als sein ständiger Begleiter und Chronist Hutchinson Hedge. In weiteren Rollen Jürgen Thormann, Helmut Kraus, Edgar Ott, Georg Korten, Rolf Schult, Peter Matic, Heinz Petruo, Manfred Rabbel, Rainer Klute, Horst Dähne und Wolfgang Kondrus. Ton und Schnitt Manfred Rabel und Horst Dähne. Regieassistenz Vera Hinz. Regie Rainer Klute. Produktion Rias Berlin 1982.